WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Das ist unsere letzte Sendewoche vor der Weihnachtspause. Schön, dass ihr da seid. Und wir beginnen wie immer, wie jede Woche, mit einer freien Themennacht, einer offenen Sendung. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt domian@wdr.de. Und die erste Anruferin heute Nacht heißt und ist Sandra, 40 Jahre alt. Hallo Sandra. Guten Morgen, Domian. Hallo Sandra, um was geht's? Also mein Thema geht um sexuellen Missbrauch. Ja. Das heißt, also unser Erzeuger, also ich habe noch drei Geschwister. Mhm. Unser Erzeuger, der ist 2003, haben wir den angezeigt im Nachhinein. Aber das, also nicht ich, meine Schwestern haben damit angefangen, ich habe halt nur mitgezogen. Ihr seid drei Mädchen? Ja, wir sind eigentlich vier, aber meine älteste Schwester ist bei meiner Oma groß geworden, mhm. Also die war nicht dabei. Das heißt, der Vater, der Erzeuger, wir wollen das Wort Vater aber nicht benutzen, der Erzeuger... Nee, das benutze ich schon lange nicht mehr. Ja, das kann ich verstehen. Der Erzeuger hat alle drei Mädchen missbraucht. Ja. Über welchen Zeitraum, wie alt wart ihr, von wann bis wann? Also bei mir fing das so an mit 6, 7. Mhm. Ja, bei meinen Geschwistern eigentlich auch so um den Dreh. Und bis zum wievielten Lebensjahr dann? Das ging sehr lange, das ging fast bis zum 15. Lebensjahr. Ich bin damals ins Heim gekommen, mhm, und bin dann nur alle 2, 3 Wochen nach Hause gekommen. Also ich durfte nur immer Wochenende nach Hause, wenn. Mhm. Ich bin dann zu meinem Erzeuger gefahren, weil meine Mutter wollte mich nicht, dass ich komme. Und dann wollte ich wenigstens dahin, weil meine andere Schwester halt auch noch da war. Ja. Und dann ist es eigentlich auch regelmäßig dann gewesen. Hat er euch Mädels gemeinsam missbraucht? Nein, immer nur einzeln. Ja. Also je nachdem, mal mich alleine, mal meine Schwestern alleine. Und die Mutter hat aber in dem Haushalt auch gelebt? Meine Mutter hat damals auch noch bei uns gewohnt. Die ist aber relativ früh abgehauen. Da war ich 9 oder 10. Also die erste Zeit hat sie dann durchaus mitbekommen. Ja, auch wenn sie immer gesagt hat, sie hat es nicht mitgekriegt, aber irgendwie konnten wir das auch nicht so glauben, dass sie das nie mitgekriegt hat. Wie alt wart ihr, wie weit seid ihr auseinander, ihr Mädels? Also ich bin 41 und meine Geschwister sind alle nur 1, 2, 3 Jahre älter als ich. Ah, verstehe. Wie alt wart ihr, als ihr zum ersten Mal euch das offenbart habt und anvertraut habt, dass der Erzeuger das mit euch gemacht hat? Also meine zweitälteste Schwester, das war eigentlich immer so meine Lieblingsschwester, die hat das eigentlich schon relativ früh mitgekriegt. Die war auch sehr lange bei ihm. Mhm. Die ist mit 18 ausgezogen dann. Und die hat also das schon mitgekriegt, wenn ich Wochenende vom Heim nach Hause gekommen bin, dass da auch irgendwas war. Mhm. Die hat auch immer gesagt, komm nicht hier hin und bleib da, ich komm dich besuchen. Ist eines von den Mädeln schwanger geworden vom Vater? Ja, meine zweitälteste. Unglaublich, unglaublich. Die ist damals mit 18 schwanger geworden und dann ist er mit ihr irgendwie nach Holland gefahren. Mit 18? Das heißt, bei ihr ging es so lange? Ja, die ist also dann mit 18 ist sie auch ausgezogen. Dann ist er mit ihr nach Holland gefahren? Mhm. Und um eine Abtreibung da irgendwie vornehmen zu lassen. In wievielten Monat? Da war sie relativ, ich glaube in der 9. oder 10. Woche. Ja. Ja, irgendwie sowas. Also es war jetzt schon ziemlich am Anfang. Also ein ganz großes Unglück in dieser Familie, die man ihn gar nicht Familie eigentlich nennen kann. Aber nee, eigentlich nicht. Nee. Und 2003, sagst du, habt ihr Frauen, ihr drei Frauen, den Vater? Also meine Schwester, die hat das irgendwie angeleiert. Mhm. Die hatte dann irgendwie, hat zu uns zusammengetrommelt, uns Mädels, und hat dann gesagt, ja, dass ihr das plant. Und meine andere Schwester hat dann gesagt, ja, ich mach das auch mit. Mhm. Da war ja dann schon eine ganze Menge Zeit vergangen. Ja, war sehr viel Zeit vergangen. Aber ja, es juristisch ging das dann noch? Das ging noch, ja. Was ist aus diesem Prozess geworden? Wie gesagt, er hat dann 5 Jahre, 10 Monate gekriegt. Mhm. Ist dann am Ende September dann auch in Haft gegangen und müsste jetzt natürlich schon raus sein, klar. Wie hat er sich denn vor Gericht verhalten? Also er hat eigentlich fast gar nichts gesagt. Er hat das im Vorfeld schon bei der Polizei, bei der Aussage alles zu Protokoll gegeben, hat eigentlich auch alles zugegeben. Mhm. Und hat bei Gericht selber eigentlich gar nichts gesagt, großartig. Also alles nur durch den Anwalt da irgendwie sagen lassen. Warst du auch im Gerichtssaal? Ich war im Gericht dabei, aber ich habe, wir haben das damals so mit der Anwältin vereinbart, dass ich da gar nichts zu sagen werde, mhm. weil ich einfach auch psychisch gar nicht so in der Lage dazu war. Mhm. Aber du hast ihn gesehen. Was war das für ein Gefühl, ihn dann zu sehen nach all den Jahren? Und die Erinnerungen waren natürlich präsent. Ja, es war schon sehr seltsam. Ne? Irgendwo hat man dann schon gedacht, eigentlich ist es ja dein Vater, sage ich mal. Mhm. Und dann, ja, ich hatte auch nicht damit gerechnet, dass er so viel kriegt. Also ja, das fünf war jetzt aber Jahre. Auch unabhängig davon. Also die Anwältin hat gesagt, egal ob ich jetzt aussage oder nicht, er wird so oder so das gleiche Maß kriegen. Ich will dir mal sagen, ich finde, das Doppelte oder Dreifache wäre noch angemessener gewesen, wenn man so etwas mit Kindern und mit seinen Kindern macht. Ja, das stimmt wohl, ja. Hattest du denn bis zu dem Gerichts, hab das jetzt mal so vorausgesetzt, dass du bis zu dem Gerichtsverfahren kaum oder keinen Kontakt mit ihm mehr hattest, stimmt das? Ja, das ist ein bisschen seltsam alles irgendwie, dadurch, dass ich ja, wie gesagt, im Heim war, sehr viel hin und her geschoben wurde von einer Familie zur nächsten. Hatte ich eigentlich auch noch sehr lange Kontakt dahin. Also ich bin auch immer wieder mal dahin gefahren und habe ihn auch blöderweise immer wieder mal wieder Geld dagelassen, weil er nie irgendwie Geld hatte und damit er sich was zu futtern kaufen konnte. Und aber dann später, als du älter warst, hat er die Finger von dir gelassen? Ja. Bei der Gerichtsverhandlung hat die Mutter dort auch eine Rolle gespielt und ausgesagt? Nee, gar nicht. Warum nicht? Ich weiß nicht, ob sie nicht wollte, aber die war auf jeden Fall, die war auch bei der Verhandlung nicht dabei. Und ja, hat auch dann auch logischerweise keine Aussage gemacht. So, jetzt ist der Erzeuger einige Jahre schon wieder aus dem Gefängnis raus. Wer von euch Frauen hat denn jetzt wieder Kontakt zu ihm? Keiner. Hat er sich denn mal aus dem Knast bei euch gemeldet? Nee, überhaupt nicht. Also wir rechnen eigentlich auch irgendwie jetzt so langsam damit, dass wir irgendwie mal Post kriegen, weil er ist ja jetzt auch schon ein bisschen älter. Mhm. Also ist jetzt auch schon über 70. Mhm. Also wir gehen mal davon aus, dass wenn er jetzt mal irgendwann so ja das Zeitliche segnet, sage ich mal ganz blöd, dass wir dann so oder so Post kriegen, weil irgendeiner muss ja für den Arsch eine Beerdigung aufkommen. Mhm. Und da rechnen wir eigentlich schon mit, dass wir irgendwann Post kriegen. Er hat auch nie ein Wort der Entschuldigung gesagt, dass es ihm leid tut, dass er die Schuld auf sich nimmt. Er hat schon gesagt, dass er es gemacht hat, aber er hat sich nicht bei euch entschuldigt. Nein, gar nicht. Also wie gesagt, er hat das alles ganz detailliert bei der Polizei, die Protokoll gegeben, alles. Ja. Aber er hat auch in den Verhandlungen, er hat uns gar nicht angeguckt, er hatte sich die ganze Zeit nur die Akte da vors Gesicht gehalten. Glaubst du, dass ihr die Einzigen wart, ihr drei Mädchen, oder hat er aus dem Nachbarumfeld, Verwandtschaftsumfeld auch andere Kinder missbraucht? Also da geht ja irgendwie so, also ja, keine Ahnung, ich weiß, in dem Haus, wo er gewohnt hat, hatte wohl auch eine Familie gewohnt mit mehreren Kindern. Da würde ich jetzt mal nicht so meine Hand für ins Feuer legen, dass er da nicht auch mal irgendwie was versucht hat oder wirklich gemacht hat, das weiß ich nicht. Also wie war das für dich, als du denn wusstest, er sitzt jetzt im Knast? Ganz ehrlich, Domian, ich fühle mich irgendwie richtig scheiße seitdem. Ach, warum? Weil er zu wenig bekommen hat, oder? Nee, keine Ahnung. Irgendwie habe ich mich dann danach so ein bisschen damit auseinandergesetzt. Und ja, irgendwie, ich wusste ja, oder ich sage mal so, ich weiß ja, dass es die Leute nicht wirklich gut da drin haben im Knast. Mhm. Und ich bin nun mal halt auch so ein bisschen, ja, komisch veranlagt, dass ich mir dann schon so Gedanken mache, was wird sein, wenn er wieder rauskommt und wird er dann alles haben und wo wohnt er dann, kriegt er eine Wohnung und... Höre ich daraus, dass du fast ein wenig ein schlechtes Gewissen hast, dass er vor Gericht gestellt wurde und ins Gefängnis gekommen ist? Ja, kann man schon so sagen, ja. Ist ja sonderbar, ne? Nach dem, was er dir und euch angetan hat. Ja, und jetzt ist natürlich auch noch das Dumme, sage ich, also ich arbeite in der Diakonie, bin da als Vorarbeiterin und wir haben immer so 2-Euro-Jobber bei uns. Mhm. Und jetzt ist da halt einer zugekommen, das ist ein ehemaliger Nachbar von dem und ein Saufkumpane. Mhm. Ja, und da seitdem der jetzt da ist, bin ich auch nicht mehr arbeiten. Bin jetzt krankgeschrieben bis Ende des Jahres. Warum? Weil ich gesagt habe, ich will das einfach nicht. Ich weiß das, was die Runde machen wird da über die ganze Firma. Ach so, dass der Mann, der jetzt da arbeitet, das alles erzählt, weil der das weiß. Der weiß das alles, klar. Der hat auch damals die ganzen Presseberichte alles gelesen. Wahrscheinlich erinnert dich dieser Mann auch an all die schlimmen Zeiten in der Vergangenheit. Ja. Und was sagt denn dein Arbeitgeber dazu? Die wissen das nicht. Aber wie soll es jetzt weitergehen? Du bist jetzt erstmal krankgeschrieben, das kannst du ja nur auch nicht auf Dauer. Ja, das ist jetzt nicht das Problem, weil mein Arbeitsvertrag Ende des Jahres ausläuft. Mhm. Der wird auch nicht verlängert, weil die da wieder neue Maßnahmen kriegen. Mhm. Also von daher ist das jetzt nicht das Problem. Ich war jetzt auch im Krankenhaus, bin operiert worden. Also das. Aber so holt dich die Vergangenheit immer wieder ein. Ja. Mhm. Aber das schlechte Gewissen geht nicht so weit, dass du sagst, naja, der arme Mann ist jetzt aus dem Gefängnis raus, ich nehme mal Kontakt zu ihm auf. Nein. Das nicht. Nein. Nein, das wird für mich gar nicht in Frage kommen, Kontakt aufzunehmen. Man sagt ja auch, dass das schwer sexuell missbrauchte Menschen in einem sonderbaren Abhängigkeitsverhältnis zu dem Täter stehen. Das züchtet der Täter sozusagen. Vielleicht ist das daraus auch dieses Gefühl erklärbar, was du gerade geschildert hast, dass da so ein bisschen Mitleid oder schlechtes Gewissen entstanden ist. Ja, ich war damals nach der Verhandlung kurzzeitig in Therapie. Mhm. Weil ich auch, ja, er hat uns jetzt, sag ich mal, nicht nur sexuell missbraucht, sondern auch körperlich. Also der hat uns wirklich geprügelt und mich hat er mit 3 Jahren auch so dermaßen verprügelt, weil ich mit 3 Jahren ins Bett gemacht habe. Mhm. Und da hat auch der Therapeut damals gesagt, das ist natürlich schon manchmal so, dass ja die Kinder dann auch so ein bisschen schlechtes Gewissen haben, weil sie immer denken, man ist doch verantwortlich für ihn. Genau, das, ich glaube, das ist wirklich die Ursache. Ja. Aber wenn dir das so klar ist, dann kannst du auch besser damit leben. Und wenn du nicht in der Versuchung bist, Kontakt zu ihm aufzunehmen, ist ja alles gut. Nee, das würde ich nicht machen, auf gar keinen Fall. Gibt es ein Ich in dir, das auch sagt, ich bin froh, wenn er dann tot ist und weg ist von dieser Welt? Ja. Und die Schwestern denken auch so? Ja, also wie gesagt, wir würden auch jetzt, glaube ich, nicht großartig in Tränen ausbrechen, wenn wirklich mein Brief käme. Ja, ich verstehe. Nee, eigentlich nicht. Liebe Sandra, kann ich dir noch ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten? Sehr gerne. Das mache ich sehr gerne. Die Christina ist heute Nacht hier. Okay. Du legst auf, sie meldet sich gleich. Alles klar. Ich wünsche dir alles Gute von Herzen und schöne Grüße an deine Schwestern. Danke und schöne Weihnachten. Dankeschön, dir auch. Tschüss. Danke, tschüss. Ciao. 0800 220 50 50, so erreicht ihr uns. Und hier ist Peter. Peter ist 55. Guten Morgen, Peter. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo. Peter, was geht's? Ja, eigentlich um dieses Streaming da. Ich weiß nicht, ich war auch in der Pornoseite drin, ne? Ah, und, das ging heute groß durch die Presse. Naja, genau. Ja, okay, wir erklären es kurz. Es ist so ein Pornokanal, wo man sich die Filme screamend angucken kann. Genau. Und erklär du es noch weiter. Du bist direkt betroffen. Also da kann man, da gibt es dann verschiedene Filme und da kann man die so anklicken, weiß ich nicht. Aber ob ich da jetzt drin war, weiß ich nicht. Aber ich finde, das macht einen schon bedrückend, ne? Also ich meine, das reißt schon mal Loch in der Kasse auf jeden Fall, ne? Nein, du musst ja erklären, um was es jetzt geht. Es geht darum, wenn man das so angeguckt hat. Mhm. Und dann, weiß ich nicht, dann kam auf einmal, es war eigentlich bei mir Folgendes, da kam auf einmal so ein Schild, Bundespolizei, sie haben hier Urheberrechte verletzt und so. Mhm. Und dann bin ich habe ich ausgemacht im Rechner, bin sofort zur Polizei gefahren, zu unserer Wache hier. Mhm. Und dann habe ich mit dem Mann gesprochen, der da hatte. Und er hat dann mir gesagt, das wäre ein Fake, sowas geht das ja nicht, ne? Genau, und das geht groß durch die Presse im Moment, dass da auch Aufforderungen zur Zahlung von gewissen Summen an die Nutzer geschickt wird. Ja, genau. Und, aber alle Verbraucherzentralen oder wer auch immer sagen, nicht bezahlen, auf keinen Fall, das ist eine Trickserei. Ja, aber man hat aber doch Laufereien damit und Ärger, ne? Wie oft hast du denn diesen Pornokanal konsumiert und angeschaut? Also, ob das jetzt dieser Kanal ist, weiß ich nicht. Es gibt ja Tausende von Seiten da. Ja gut, ich habe ein paar Mal durchgezippt auch, aber alles gefällt mir auch nicht, was da gezeigt wird, sag ich mal. Mhm. Aber ich habe mir auch ein paar Mal dabei onaniert. Aber okay, ein paar Mal aber nur. Also ich bin jetzt nicht so einer, der da nur so guckt und dann aus erzählen. Es war interessant, da mal durchzuzappen. Ne? Welche Art von Pornos bevorzugst du denn? Also welche Art von Pornos? Mhm. Ja, am meisten Oralverkehr, ist klar. Ne? Ja. Aber ich habe mir auch andere so alles nett. Also da gibt's ja Tausende, so weiß ich nicht. Bist du denn in der Beziehung? Ja, ich bin verheiratet, klar. Ah. Und hat deine Frau, Kind. Ja, hat deine Frau das jetzt mitbekommen, die Scherereien, die du deswegen hast? Ja klar, mit den hier mit den Shield, klar, das habe ich hier sofort gesagt, auch morgens, wo sie aufgestanden ist. Da war sie auch ganz erschrocken, glaube ich auch. War sie erschrocken, dass das Schild da auftaucht oder dass du die Pornos guckst? Nee, dass ich da ab und zu drin war, das wusste sie schon und da habe ich ihr natürlich auch versprochen, nicht mehr reinzugehen, ne? Mhm. Heißt das, dass es in der Ehe sexuell nicht mehr so gut läuft, dass du mehr in die Richtung gehst? Ja, ich sag mal so, meine Frau ist jetzt nicht so, die ist lieb, nett und wir verstehen uns super. Mhm. Ja, ich will auch meine Frau nicht schlecht machen, aber so sexuell ist ein bisschen wenig manchmal. Mhm. Und dann denke ich mir, bevor ich fremd gehe, dann mache ich mal so, aber nur ab und zu, wie gesagt. Ne? Ja. Ich bin jetzt auch schon 55, ich bin jetzt nicht mehr so die Erbringer wie mit 30 oder so. Ja. Ne? Und sie toleriert das offensichtlich. Und ja, sie hat das toleriert, aber hinterher habe ich ihr versprochen, nicht mehr reinzugehen. Ne? Ja. Aber wann hast du versprochen, nicht mehr reinzugehen? Ja, nach diesem Schild. Okay, und bist du denn danach wieder reingegangen? Ja, doch, ein paar Mal bin ich schon wieder reingegangen. Ach so. Aber nachdem du erfahren hast, dass du nicht zahlen musst und dass es doch nicht so schlimm ist, hast du gedacht, oh, zieh ich mir wieder mein Filmchen rein. Oder was? Ja gut, wenn das so krass ausdrücken wird, eventuell, ne? Also, ich habe aber, weil der Polizist gesagt hat, das wäre nichts und das wäre ein Fake, habe ich natürlich, hast du gedacht, mach ich mal getrost ja, weiter? Gut. Na gut, ich habe nur ab und zu, wenn, wie gesagt, meine Frau nicht, wir haben nicht so eine sexuelle. Wir haben zwar ein bisschen Sex, aber nicht eben so. Hm. Und dann habe ich mir ab und zu mal wieder selbst befriedigt. Da bin ich jetzt ehrlich, ne? Ich könnte mir vorstellen, dass manch einer, der dann so ein Geldbescheid oder Bußgeldbescheid oder Bezahlungsaufforderung, so muss man es nennen, nach Hause bekommt und eine Ehefrau den Brief aufmacht, dass da böses Erwachen ist. Ja. Und dass es da viel Theater gibt. Ich glaube, dann wird es doch Theater geben. Also ja. Weil das Geld ist doch nicht bei uns so dicke jetzt, sag ich mal, drin, und 250 Euro oder wie viel auch immer. Das ist erstmal mit dem Bezahlen, das weiß ich ja nicht, wie das da läuft, aber auch mit dem Anwalt. Mhm. Ne? Aber man muss nochmal erklären, vielleicht für die Leute, die sich da nicht so auskennen, dass man diese Filme, so wie du sie jetzt konsumiert hast, dass die frei verfügbar sind. Die kann man einklicken und sich angucken. Genau, das steht immer kostenlos. Ne? Ja, und das finanziert sich durch irgendwelche Werbe. Also da, wo ich jetzt, sag ich mal, es gibt ja auch so Seiten, wo kindliche Gesichter sind. Nee, habe ich weggemacht. Oder mit Tiere, Sodomie und so auch weg. Aber meistens mit 30 Frauen. Am besten ab 30, 40, 50. Ne? Aber da weiß ich genau, das sind keine Kinder mehr. Ja. Und, weil in vielen Seiten sieht man das ja doch nicht. Ne? So, jetzt ist die Frage, wenn die so älter sind und die haben so Falten, dann weiß man doch, dass die doch nicht mehr so jung sind, ne? So kann man es nennen, ja, so kann man es sagen. So, jetzt hast du deine Frau ein Versprechen gemacht, ich guck das nicht mehr, aber du guckst es jetzt doch wieder. Ja, aber selten, aber nicht mehr so häufig so, überhaupt nicht. Jetzt will ich die ganzen Finger davon lassen, ne? Aber du stehst ja vor einem Gesicht. Aber ich habe natürlich Angst, dass ich so einen Brief da kriege, ne? Ja, aber das ist ja heute überall zu lesen gewesen, dass die Polizei hat dir das ja auch gesagt, dass das ein Fake ist und dass man gar nicht reagieren soll auf das, was da ins Haus flattert. Kann denn da eigentlich, sag mal, hier so, wie nennt das so, Pfändung und sowas und wenn man jetzt gar nichts unternimmt dagegen? Also ich bin ja kein... Also ich meine, wenn man jetzt gar nichts unternimmt, Jürgen. Ich glaube, man soll da nichts unternehmen. Aber da kann dir ja deine Verbraucherzentrale, glaube ich, die beste Auskunft geben. So wie ich das verstanden habe, soll man da gar nichts machen und die Füße stillhalten. So. So, jetzt musst du das aber klären mit deiner Frau. Ich meine, wenn die Sexualität nicht mehr so dolle läuft, wie du es gerade beschrieben hast und du dennoch deine Bedürfnisse hast, war das ja vielleicht sogar eine Lösung, die man so hinnehmen kann. Ja. Weil du musst ja irgendwie. Ja, gut, ist nicht der beste Weg jetzt. Ja, wie lange seid ihr verheiratet? Nee, ich will dich auch nicht so bedrängen oder hier, weil sie sagt immer, ach ja, wenn das Sex nicht so läuft, gehst du weg. Nein, ich will doch gar nicht von ihr weggehen oder so. Ja. Ne? Aber ich liebe meine Frau sehr und meine kleine Tochter auch. Ne? Wie lange seid ihr verheiratet? Nächstes Jahr 7 Jahre dann. Ah ja, na gut, das ist im 7. Jahr. Ne? Das ist ja noch nicht so lange. Ich dachte jetzt irgendwie 30 Jahre oder sowas. Nein. 20 Jahre. Meine Frau ist 46. Gut. Und ich bin 55, ne? Und jetzt hat sie natürlich mit 41 noch ein Kind gekriegt, ne? Ah ja. Spät, also gut, spät, aber dann musst du mal sehen, wie du das jetzt für dich auf die Reihe kriegst mit der Situation. Auf jeden Fall würde ich mir da jetzt wegen dieser Aufforderung keine Gedanken machen. Okay. Alles Gute wünsche ich. Danke. Tschüss. Tschüss. So. 1.21 Uhr und 21 ist auch der René. Guten Morgen, René. Ja, guten Morgen. Hallo. René. Um was geht's? Ja, und zwar ist das vorletzten Samstag passiert. Und zwar ist das jetzt für mich sehr schwierig, das jetzt auch so zu erklären. Aber ich gehe ab und zu mal in die Szene, bin ich unterwegs mit jemandem. Was ist, welche Szene? In der schwulen Szene. Ah ja, okay. Und das war für mich eher so ein Ausprobieren jetzt in letzter Zeit. Und da ist jetzt was passiert, also was für mich sehr schwierig ist. Und kurze Zwischenfrage. Du sagst ausprobieren. Bist du dir nicht sicher, ob du schwul bist? Oder inwiefern ausprobieren? Nein, also in der Öffentlichkeit tätig zu sein. Also jetzt mit jemandem mal rauszugehen oder so, überhaupt in der Szene jetzt tätig zu sein. Also. Gut. Ne, und das war für mich auch, ist jetzt auch für mich erst eine neue Erfahrung seit kurzem alles. Ja, und da war ich in so einem Etablissement drin, eben halt, wo sich dann auch die Szene so trifft. Und da ist dann eben halt was Schlimmes passiert. Ne? Das ist für mich also heute noch schwer. Ne? Und was ist denn passiert? Ja, ich bin da vergewaltigt worden. Und das ist für mich jetzt auch richtig schwer. Und lass mich ein bisschen fragen, war das eine Kneipe oder was? Oder eine Disco? Ja. Oder? Es ist mehr so ein, auch so ein Darkroom-Bereich mit drin ist. Also es ist so ein Darkroom-Bereich, wo manchmal auch sexuelle Handlungen stattfinden. Mhm. Teilweise, wo man auch so sitzen kann, eben halt mit Leuten reden kann. Sowas, so eine Bar eben halt, knapp im Rotlichtbereich. Ja. Und wo ist diese Vergewaltigung geschehen? In welcher Räumlichkeit? Im Darkroom-Bereich. Im Darkroom-Bereich oder im Darkroom? Also im Darkroom-Bereich. Also das ist alles in dem Bereich mit drin. Da gibt es auch solche Räume, die man abschließen kann und alles. Also Darkroom heißt ja, um es mal zu erklären, das ist ein Raum, der komplett dunkel ist. Und die Jungs stehen drauf, dass sie da in der kompletten Dunkelheit Sex miteinander haben. Ist das in der kompletten Dunkelheit passiert? Das nicht. Also ich kann das ja mal kurz erklären. Also ich habe da gesessen. Ich wollte da auch nichts machen an dem Abend. Und ich gehe nicht alleine dahin, sondern ich habe auch mal einen Kumpel, der immer mitkommt. Ja, und dann... Aber du warst das erste Mal doch erst da, hast du gerade gesagt. Nein, ich bin da zwar öfter hin, ich bin da schon ein paar Mal gewesen jetzt, aber das ist erst seit kurzem so. Okay. Das meine ich damit. Und mein Kumpel ist dann auch kurz auf Toilette gegangen. Ja, und da hat mich auch schon den ganzen Abend jemand belästigt. Ne, auch so ein bisschen, von dem habe ich mich auch nicht besonders angetan gefühlt. Ja, und er hat dann die Gelegenheit abgewartet, bis ich dann alleine da gesessen habe. Er hat irgendwie einen Vorwand, hat er mich dann eben halt, indem er sagen wollte, er wollte irgendwas mit mir besprechen, er hätte irgendwas mit mir zu besprechen oder sowas. Okay, habe ich dann gesagt, ne, dann lass uns mal sprechen oder so. Ne, ich wusste ja nicht, dass das dann auf mich zukommt. Da bin ich dann im hinteren Bereich verschwunden erstmal und dann wollte ich aber nicht weiter reingehen. Ne? Da in dem Bereich, wo wir uns noch unterhalten wollten, da war alles noch beleuchtet und alles. Ne? Das war nicht ganz dunkel. Mhm. Ne? Das ist erst im hinteren Bereich der Fall. Und dann fing er an, auf einmal mich dann in einen Raum reinzuzerren. Ne? Hat mich dann so einen Raum reingezerrt, hat dann hinten die Tür abgeschlossen. Und dann. Aber stopp. Während du reingezerrt wurdest, du warst ja in einem Gebäude, wo viele Menschen waren. Ja, warum hast du dich reinzahlen lassen? Warum hast du nicht geschrien? Warum hast du dich nicht gewehrt? Da war ja keiner. Ich habe ja was gesagt. Ich habe mich dann auch gewehrt. Und es war ja zu einer Zeit, wo in dieser Zeit war ja auch dieser Bereich nicht so oft besucht. Und das ist ja so abgeschirmt auf der anderen Seite. Da ist ja der Barbereich. Und da waren sie ja alle. Aber es hat mich ja auch keiner gehört. Hm. Ne? Und ich habe ja was gesagt, aber es hat keinen interessiert irgendwie offensichtlich. Und ich weiß nicht, ob es irgendjemand gehört hat. Ich habe keine Ahnung. Konnte man denn die Tür da verschließen? Ja, konnte man, ja. Und das war auch das Gefährliche. Wie hast du dich denn verhalten, als er dich daran gezerrt hat? Ich stand erstmal unter Schock. Ich wusste nicht mehr, was passiert. Ich konnte das erstmal gar nicht begreifen. Ne? Und dann, das war so schrecklich für mich. Ich weiß nicht mehr, ich bin nur noch am Zittern die ganze Zeit, wenn ich darüber nachdenke und alles. Ich wollte auch zur Polizei gehen, aber das ist mit so einer Überwindung verbunden. Was ist denn dann in diesem Raum passiert? Ja, dann hat er mich da festgehalten, hat mir dann die Hose runtergezogen, gewaltsam. Und hat mich dann mit seinem, das war ja auch ein ziemliches Schwergewicht, dieser Typ, und hat mich dann mit seinem Gesicht auf so einer Liege raufgedrückt. Ne? Und irgendwann hat er meine Arme dann auch richtig festgehalten. Ne? Und dann wollte er dann in mich eindringen. Ne? Und dann fing er an, meinen Mund zuzuhalten und alles. Dann wollte ich noch schreien. Das hat alles nichts gebracht. Ne? Und dann konnte ich mich aber irgendwie von dieser Liege da losreißen. Ne? Und dann fing er auch an mit seinen Fingern, ne? Also noch versucht, auch noch in mich einzudringen. Ne? Und Du hast dich von der Liege losgerissen und dann? Ja, und dann hat er mich dann noch am Nacken gepackt. Das hat er noch geschafft. Und dann hat er mir ein Angebot gemacht, so, wenn du mich jetzt befriedigst, na, also dann mach schließlich die Tür wieder auf. Wie wurde diese Tür denn eigentlich abgeschlossen? Da ist so ein Riegel vor, den man von innen abriegeln kann, sodass man die Tür nicht mehr, das ist so eine Schiebetür. Okay, aber den Riegel konntest du dann auch wieder zurückschieben? Also nee, das konnte ich, ich konnte schon, ja, aber ich wollte es ja auch, aber der hat sich ja da vorgestellt noch so lange. Mhm. Gut, wie ging es dann weiter? Ja, dann musste ich ihn da noch befriedigen und dann hat er dann die Tür wieder aufgemacht und ja, ich bin dann wieder raus, ich war völlig fertig, meinen Kumpel habe ich dann noch schnell gesucht und dann habe ich das dann einen Tag auch später erzählt und warum erst einen Tag später? Warum nicht sofort? Man ist doch dann unter Schock. Und wenn man dann einen Freund trifft, dann spricht man doch. Ja, aber ich bin so fertig gewesen, ich konnte irgendwie nicht mehr. Ich war völlig mundtot in dem Augenblick. Ich konnte nicht mehr. Und was hast du dann gemacht? Ja, ich bin dann noch später nach Hause wieder gefahren und hab nur darüber nachdenken müssen und dann habe ich mich dem dann anvertraut, habe ihn auch nochmal angerufen und dann hat er das da, wollte er sich umhören, wie diese Person genau heißt. Wann hast du dich deinem Freund anvertraut? Das war gestern. Mhm. Und ich habe ihm dann alles erzählt und ja, er meinte, ich hätte dann auch wenig Chancen vor Gericht oder so, wenn die Ermittlungsbehörden sich da einschalten, würde das nichts bringen, weil es eben halt keine Zeugen gegeben hat, es hat keine Verletzung an mir gegeben und da würde es generell schlecht aussehen und da wollte sich jetzt nochmal irgendjemand drum kümmern, diese Person persönlich darauf ansprechen und alles, aber die haben mir auch abgeraten, da irgendwie was zu machen, da ich keine Aussichten hätte auf Erfolg. Also ich weiß auch nicht, was ich da machen soll. Also ich bin da völlig perplex jetzt mittlerweile. Das habe ich noch nicht richtig verstanden. Wer ist die, die dir abraten, zur Polizei zu gehen? Das ist mein Szenefreunden, kann man sagen, die ich in der Szene kennengelernt habe. Finde ich Unsinn. Also wenn das so passiert ist, wie du es gerade geschildert hast, finde ich, dass das auf jeden Fall dokumentiert werden sollte bei der Polizei mit Personenbeschreibung und mit allem drum und dran. Wer weiß, was daraus wird. Also ich würde mich da überhaupt nicht... Eigentlich, wenn du stabil genug gewesen wärst, hättest du sofort danach dich irgendwo melden sollen. Mhm. Aber gut, das kann man dann ja vielleicht auch nicht, wenn man da unter Schock steht. Ja. Das ist jetzt, hast du nicht vorhin gesagt, das ist Samstag vor einer Woche passiert? Genau, Samstag vor einer Woche, also vorletzten Samstag. Vorletzten Samstag, genau. Mhm. Ich würde es trotzdem bei der Polizei melden, René. Ja. Auf jeden Fall. Also ich sehe nicht ein, warum man das nicht tun soll. Warum? Ich weiß auch nicht. Die wollen sich vielleicht irgendwie selber schützen oder so. Vielleicht haben sie irgendwie Angst, dass sie dann selber noch aussagen müssen, haben irgendwie Schamgefühl selber, dass sie da irgendwie bekannt werden oder so. Ich weiß es nicht. Ne? Die wollen ja immer so ein bisschen anonym bleiben. Ne? Ja, aber es geht ja jetzt darum, was dir angetan wurde. Ja. Und vielleicht treibt dieser Mensch ja sein Unwesen da öfter in diesem Lokal oder was immer das auch ist. Insofern sofort zur Polizei gehen und es genau schildern und alle Angaben, die du machen kannst, mach die Angaben. Du würdest den Typ ja auch wahrscheinlich wiedererkennen. Ja. Wenn du ihn siehst und bring es zu Papier. Gar keine Frage. Okay, das wäre auf jeden Fall ein Versuch, ja. Wie geht's dir denn jetzt heute so? Ja, ich weiß auch nicht. Ich bin völlig fertig irgendwie, ne? Mhm. Ich weiß auch nicht. Ich muss immer darüber nachdenken die ganze Zeit. Was hast du währenddessen empfunden? Ja, ich war völlige Hilflosigkeit irgendwie. Also ich weiß auch nicht. Das ist mir noch nie passiert. So, das ist völlige. Ich war einer Sache. Ich stand einer Sache gegenüber, an der ich überhaupt nichts ausrichten konnte irgendwie. Mhm. Es war für mich einfach nur noch eine Ohnmacht. Mhm. Ja, natürlich. Ja. René, wir rufen dich jetzt nochmal an. Ja. Als weitere dann im Hintergrund und von meiner Seite auf jeden Fall den klaren Tipp, schnell zur Polizei gehen und alles haarklein erzählen. Mache ich. Ja? Ich versuche es. Alles gut, wir melden uns nochmal, du legst bitte auf. Okay, alles klar. Danke. Tschüss. Ja, tschüss. So, meine Lieben, 1.31 Uhr haben wir und ich möchte euch gerne unser Thema am Mittwoch sagen. In der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag, Themennacht, und das Thema heißt 2013. Ja, ich möchte mit euch gerne über das vergangene Jahr 2013 reden. Wie war euer Jahr 2013? Was war das Schlimmste und was war das Schönste? Was war vielleicht auch das Schrägste, was ihr in diesem vergangenen Jahr erlebt habt? Gibt es vielleicht sogar etwas, was ihr auf keinen Fall niemals wieder erleben wollt, in keinem der kommenden Jahre? Also 2013, das ist unser Jahresrückblick, das heißt euer Jahresrückblick, bezogen auf euer Leben und eure Erlebnisse. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann mailt uns bitte domian@wdr.de oder ruft Mittwoch vor der Sendung und natürlich während der Sendung an. Thema in der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag 2013. So, und jetzt weiter mit der freien Themennacht und hier ist Werner. Werner ist 42. Guten Morgen, Werner. Ja, guten Morgen. Hallo, Domian. Hallo, Werner. Ja, ich bin alleinerziehender Papa. Ja. Seit 2 Jahren. Ja. Meine Kinder sind 11 und 14 Jahre alt. Und da besteht im Moment kein Kontakt mehr zur Mutter, seit einem halben Jahr. Seit einem halben Jahr kein Kontakt mehr? Nein, warum? Das war vorher nicht so. Also wir haben uns vor 2 Jahren getrennt. Und du hast das volle Sorgerecht? Ich habe das jetzt beantragt, weil ich wollte eigentlich, dass wir das Gemeinsame behalten. Mhm. Und wie kam es, dass die Kinder dann bei dir geblieben sind und nicht zur Mutter gegangen sind? Weil ich schon gemerkt habe, sie will ihre Freiheiten ausleben. Ja, und wie schaffst du das? Bist du berufstätig? Ja, ich schaffe das, indem ich einen tollen Job habe, wo ich teilweise zu Hause arbeiten kann. Was machst du? Ich bin Beamter. Du bist Beamter, dann kann man von zu Hause aus, kannst du viele Sachen am PC machen. Ja, genau, ich habe so ein Homeoffice. Verstehe, denn 11 und 14 Jahre ist ja nun viel Action, ne? Kann ich mir vorstellen. Ja, viel Action ist viel, aber das größte Problem ist eigentlich, dass die Kinder natürlich gerne zu Mama wollen. So, warum will sie jetzt nicht mehr? Ja, also seit einem Jahr circa hat sie einen neuen Freund, der ist in dieser schwarzen Szene. Schwarzen Szene? Gothic. Wie? Gothic-Szene. Gothic-Szene, also okay, verstehe. Gut, ich habe mich auch ein bisschen schlau gemacht. Das ist eigentlich ja nichts Schlimmes. Überhaupt nicht im Prinzip. Nö. Nur, dass, dass das so krass ausgelebt wird von denen, dass, gut, dass da eine Veränderung da ist. Was leben die denn so krass aus? Was leben die da krass aus? Also, sie hat sich überall piercen lassen. Sie sieht total verändert aus. Wenn man sie heute auf dem Foto und vor 2 Jahren sehen würde, dann könnte man sie gar nicht mehr erkennen. Überall Piercings, schwarz angezogen. Genau. Relativ weiß geschminkt. Genau. Hat sie das auch, ja. Mhm. Ja. Haarfarbe auch schwarz gefärbt. Ja, das hatte sie schon vorher, aber auch alles so ein bisschen crazy sein. Wie alt ist deine Ex-Frau? 37. Ja. Und aber das ist ja alles, kann man ja sagen, okay, das ist eine Geschmackssache. Eben, deshalb damit konnte ich auch voll leben. Also ja, verliert man doch nicht die Liebe zu den eigenen Kindern. Eben. Das Neueste, was ich jetzt vor 2 Monaten gehört habe, dass sie Drogen nimmt. Ne? Welche Drogen? Ja, das weiß ich eben nicht. Das habe ich noch nicht rausbekommen. Hat sie denn gesagt, ich will die Kinder nicht mehr sehen? Sie hat es mir per E-Mail mitgeteilt. Aber das ist doch für die Kinder auch ganz furchtbar. Sie hat vor allem, ganz am Anfang hat sie es über Facebook noch mitgeteilt, da waren die Kinder sowas von von krass drauf und ich habe alles abbekommen. Ich musste sie dann auch trösten und alles. Also ich, wie hat sie das denn, wie schreibt man denn so ein sowas? Ich will mit den Kindern nichts mehr zu tun ja, haben. Ja, genau so. Genau so? Ich will nicht so, wie du es jetzt gesagt hast, sondern einfach, die können einfach nicht mehr kommen. Die können nicht mehr kommen? Genau. Punkt aus, Ende der Debatte. Ich habe ja vorher immer gesagt, ich bringe sie hin und ich hole sie auch ab und so weiter, habe das alles unterstützt, damit die Kinder auch den Kontakt halten. Aber dann schreibt man, dann hast du doch bestimmt zurückgeschrieben, ja warum denn nicht? Ja, natürlich. So, und was antwortet sie da? Ich kriege keine Antworten. Hast du sie mal angerufen? Natürlich. Die geht ja auch nicht ans Telefon oder liegt dann auf. Ich war ja auch schon so oft bei ihr. Das Schlimmste ist mein Sohn. Der geht fast jeden Tag zu ihr. Was? Die Schule ist ganz in der Nähe der Wohnung. Hm. Und jede Mittagspause geht er hin. Er geht da hin und die macht nicht auf, oder wie? Genau. Der Junge steht dann vor der Tür. Genau. Der klingelt und sie weiß vermutlich sogar, dass er es ist. Du, ich hab's ja selber schon ich war schon selber vor ihm mit den Jungen, mit den Kindern vor der Tür und ich sehe sie. Das ist ja furchtbar. Das ist ja wirklich furchtbar. Wie alt ist der Junge? 14. Der ist ja 14, ja. Mhm. Wie lange warst du mit ihr zusammen? Also wir sind insgesamt 13 Jahre verheiratet. Gut, 13 Jahre, da kennt man Menschen ja sehr gut. Ich kenne sie jetzt nicht mehr. Ja, ist das denn allein mit diesem neuen Freund zu erklären? Ja. Meinst du ja? Ja. Dass der sie in eine Welt reingezogen hat, wo die Kinder keinen Platz mehr haben? Auf jeden Fall, sie war ja vorher nicht so dumm. Hat sie früher schon irgendwie Drogenerfahrungen gesammelt? Ich weiß nicht. Also sie hat eine schlechte Kindheit gehabt. Mhm. Also die Mutter war Alkoholikerin und da war ist einiges schief gelaufen. Gut, das ist noch kein Grund dafür, dass man die eigenen Kinder dann so vor den Kopf stößt. Nee, genau. Rührend, wenn der Junge da jeden Tag hingeht und sie macht die Tür. Ich habe ihm das ja auch schon verboten. Ich sage, das bringt nichts. Und ja, dann hat er gesagt zu mir, er möchte das aber mal von Mama selber hören. Ja, ich glaube, verbieten solltest du es ihm nicht. Du kannst es ihm höchstens erklären, dass es nicht... Ja, aber ich möchte ja auch nicht, dass er jeden Tag geknickt wiederkommt. Mm-hmm. Wie lange bleibt der Junge denn dann vor der Tür stehen? Naja, er hat eine Stunde Mittagspause, also immer während der Mittagspause in der Schule. Ne? Mm-hmm. Also allzu lange hat er auch keine Zeit. Und das Mädel? Wir reden nicht viel drüber jetzt. Ne? Am Anfang war das sehr schlimm. Mm-hmm. Sie hat viel geweint und... Das ist ja auch eine ganz schwere Rolle für dich. Wie will man das erklären? Wie will man Kindern, die Jugendliche sind, erklären, eure Mama will euch nicht mehr? Und wissen Sie, weißt du, was das Tolle ist? Dass sie immer noch gerne hin möchten. Also die Kleine vor allen Dingen sagt auch immer, ja, Mama hat im Moment Probleme oder so. Vielleicht kannst du es ihnen auch auf diese Weise etwas erleichtern, indem du ihnen eben nicht sagst, die will euch nicht mehr, sondern die hat große seelische Probleme und kann das im Moment nicht. Ja, genau. So habe ich es ja auch erklärt. Also so in diesem Stil habe ich ihnen das auch erklärt, obwohl ich das, also sie hat sich ja freiwillig da hineinbewegt, ne? Also in diese Situation. Mhm. Ja, aber ich meine, um die Kinder zu schützen, kann man denen vielleicht ruhig so ein bisschen was vorschummeln, was vielleicht gar nicht so ganz genau so ist, aber vielleicht ist es ja sogar so. Ja, Domian, aber ich weiß nicht, jetzt mit den Drohungen, ne? Was ist denn, wenn sie jetzt morgen ankommt und sagt, ja, ich hätte gerne mal die Kinder. Ich kann da nachts nicht mehr von schlafen. Ich weiß nicht. Ich bin ja total in der Zwickmühle. Aber die Situation stellt sich im Moment noch nicht. Nee, das sagt man ja. Kann man ja fast sagen, ist gut, dass sie keinen Kontakt zu den Kindern hat. Das sage ich jetzt im Moment auch. Du solltest jetzt nur vorsichtig versuchen, deinen Jungen da wirklich von der Haustür wegzuholen. Ihm auch erklären, dass du Verständnis dafür hast, dass er das gerne von seiner Mutter hören möchte. Mhm. Aber dass die Mutter eben seelisch so angeschlagen ist, dass sie das nicht kann. Und dass er der Mutter vielleicht das Leben noch schwerer macht, wenn er immer klingelt. Mhm. Das stimmt zwar so nicht. Aber um ihn einfach zu schützen und um ihn da wegzuholen, weil du hast völlig recht, wenn der Junge das jeden Tag erlebt, ist das grauenhaft. So, und dann würde ich mich erstmal komplett zurückziehen. Du kannst ja eh nichts machen, du kannst ja in ihrem Leben nichts ändern. Nee. Und das habe ich am Anfang versucht, aber diese Energie will ich jetzt dafür nicht mehr einsetzen. Nein, das kannst du. Sie ist eine erwachsene Frau und die kann über ihr Leben entscheiden. Sollte es dann wieder zum Kontakt kommen, dann musst du das mit ihr thematisieren, was ist hier mit den Drogen? Und ich mache mir Sorgen, ich habe das und das gehört. Ich habe nur die Sorge, die wird alles abstreiten und sagen, ich will die Kinder. Ja, dann musst du sehen, was die Kinder erzählen, wie es dazugeht. Die sind ja nun schon sehr, sehr, sehr entwickelt und können viel, viel erzählen. Und wenn es eben zu schwierig und kompliziert wird, dann muss das Jugendamt halt eingeschaltet werden. Ja, ich will dir noch was erzählen. Vor 4 Wochen, da hatten wir einen Termin beim Richter. Mhm. Die Kinder wurden befragt, wo sie denn wohnen möchten, aufgrund meines Antrags, gemeinsame Sorgerecht. Wann war das, der Termin? Vor 4 Wochen. Ah ja. Aber da hast du sie gesehen? Nee, die Kinder waren beim Richter. Ja. Und der Richter hat die befragt. Ach so. Und die haben dann ganz klar gesagt, sie wollen auch ganz gerne mal Kontakt zur Mutter, klar. Aber auch aufgrund dessen hat sich die Mutter nicht gerührt. Sie hat ja auch das Protokoll gesehen. Wie kam es denn überhaupt zu dieser richterlichen Befragung? Das kam dadurch, dass ich den Antrag auf das Sorgerecht gestellt habe. Ach so, verstehe. Und in diesem Rahmen wird das dann gemacht. Dann sind die Kinder, weil sie ja schon älter sind, auch schon befragt, wo sie denn wohnen möchten. Ist denn dieser Antrag jetzt schon beschieden worden? Nee, das wird ja Entscheidungsverfahren mit reingenommen. Also praktisch quasi beides entschieden. Und dieser Termin steht noch nicht fest. Weiß das Gericht denn um die seltsame Situation zurzeit? Ja, die Kinder haben es ja auch erzählt dem Richter. Ja. Das heißt, dadurch stehen die Chancen gut für dich, dass du das komplette Sorgerecht bekommst. Naja, ich habe das ja schon schriftlich von ihr bekommen. Also vor einem Jahr habe ich dann schon gefragt, ob sie das überhaupt noch ausüben möchte. Hast du gesagt, das ist mir egal, dann habe ich mir das schriftlich geben lassen, habe sie mir das unterschrieben. Gut, aber dann hast du, wenn das dann sogar jetzt noch juristisch dokumentiert wird, dann hast du natürlich auch die volle Entscheidungs... Aber darum geht es noch gar nicht. Also ich glaube schon, dass das so durchgeht. Ne? Aber hier geht es um die Kinder. Genau. Du willst den Kindern nicht verbieten, was sie vielleicht wollen. Genau. Aber lass uns da erstmal gar nicht so drüber reden, Werner. Ich habe fast die Sorge, dass das gar nicht ansteht im Moment, dass die nach ein paar Wochen jetzt kommt und will plötzlich wieder Kontakt zu ihren Kindern haben, nach dem, was du mir erzählt hast. Naja, Weihnachten steht vor der Tür, das könnte natürlich sein. Ne? Ja, das glaube ich nicht. Wie du mir das jetzt schilderst, ist dir das auch egal. Schütze die Kinder und versuche, den Schmerz der Kinder zu lindern, soweit es irgend möglich ist. Ja. Vielleicht auch ein bisschen mit einer konstruierten Notlüge. Ja. Das kannst du ihnen hinterher alles erklären, wie es richtig war. Ja, gehört viel Kraft dazu. Ja, das glaube ich. Das ist alles, du bist alleine und hast diese Verantwortung und diesen ganzen Kummer am Herzen. Das ist schon schlimm, das glaube ich auch. Hast du einen Berater, eine Beratung, wo du mal hingehen kannst? Ich habe mal eine Beratungsstelle, von der Arbeit. Also, ja, das würde ich dann auch nutzen, dass du dir da immer wieder dann mal ein bisschen Rückhalt holen kannst. Ja, genau. Das brauche ich auch. Ja. Ich kann dir gerne auch noch ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten, wenn du magst. Ja, könnte ich wahrnehmen. Ja. Dann werden wir dich jetzt gleich zurückrufen, Werner. Okay. Vielen Dank, Domi. Ich hoffe, dann wünsche ich wirklich dir und deinen Kindern auch unter den schwierigen Umständen jetzt ein doch relativ ruhiges und schönes Weihnachtsfest. Ja. Vielen Dank. Alles Gute von Herzen. Danke. Wir melden uns. Okay. Tschüss. Hier ist Werner. 66. Guten Morgen, Werner. Ja, schönen guten Morgen. Domian, ich habe ein Problem. Ja? Ich war von Kind auf an in einer Anstalt, Altdorfer Anstalt, eine geistig behinderte Anstalt. Und da bin ich mit ein halbes Jahr, da war gerade ein halbes Jahr alt, hingekommen. In eine Anstalt für geistig behinderte Kinder? Ja, und da warst du ein halbes Jahr alt. Woher wusste man, dass du... Ich habe recherchiert. Nee, wie kam das, dass man dich mit 6 Monaten in eine... Ja, das ist Folgendes. Meine Mutter, die hat nach dem Krieg neu geheiratet. Ich bin ja 47 geboren. Ja. Und der neue Mann wollte mich nicht haben. Verstehe. Und da hat meine Mutter in Hamburg gewohnt. Die sind nachher nach Hameln gezogen. Und da sagte der Mann zu ihr, mein Stiefvater, sagte, sieh zu, dass du diesen, der in deinem Bauch drin ist, sofort abgeht. Also das heißt, meine Mutter hat dann sich vor der Straßenbahn sich geschmissen. Und leider ist es nicht gelungen, dass ich dann tot gegangen bin. Dann hat sie dich abgeschoben hinterher in dieses Heim. Ja. So kann man sagen. Ja, und dann bin ich geboren worden und dann bin ich erstmal in ein Waisenheim gekommen für ein halbes Jahr. Sofort? sofort. Mhm. Ich bin nicht da geblieben. Vom Krankenhaus sofort, von der Geburt Krankenhaus, sofort in den Waisenheim gekommen. Und vom Waisenheim aus bin ich dann nach Altdorf gekommen, in der Kinderstation, also auch in der Säuglingsstation. Mhm. Ne? Und das waren dann schon mal Räumlichkeiten gewesen, wo 50, 60 Leute in ein Zimmer geschlafen haben. Ja. Dieses Heim für geistig behinderte Kinder. Ja, da Altdorf ist ein großer Komplex, ist das, wie eine Kleinstadt. Ah ja, das weiß ich nicht, das kenne ich nicht so. Ja, na, und dann bin ich von da aus in der Kinderstation hingekommen. Und die Häuser, die da alle sind, ne, die haben alle so spezielle Namen. Fichtenheim, Guter Herde, Bismarck, Hohenzollern, Friedensort, Gottesschutz, Karlsruhe, Goldener Apfel und so weiter. Das sind alles so diese Spitznamen. Wie lange warst du in diesem Heim für geistig behinderte Kinder? 35 Jahre. 35 Jahre? Ja. Und dann mit Moment. Obwohl du gar nicht geistig behindert bist? Nein. Und mit 35 Jahren bin ich selber abgehauen und habe mein Leben aufgebaut. Mein Gott. Ich durfte ein halbes Jahr mich nicht blicken lassen in der Öffentlichkeit, weil ich auch von der Polizei gesucht worden bin. Was war das Schlimmste für dich in diesem... Das war das Schlimmste gewesen in Altdorf, das kann ich... Ich darf doch du sagen. Ja, natürlich. Das will ich dir gleich sagen. Das Schlimmste war, wir sind fürchterlich geschlagen worden. Mhm. Wir sind nachts, wenn wir uns hingelegt haben, zum Schlafen, sind wir an die Füße gefesselt worden, festgeschnallt worden, dass wir nicht in der Nacht rausgehen können und nicht aufs Klo gehen können. Wir dürfen nachts nicht aufs Klo gehen. Was waren das? Waren das Erzieher oder Erzieherinnen? Ja, das war zuerst die Schwestern gewesen. Ja. Und dann war ich dann ein paar Jahre gewesen und dann bin ich nachher nach dem Jugendheim Altertal gekommen. Und das wird ja dann, und Altertal ist ein Jugendheim, das wird aber auch von Altdorf finanziert und unterstützt. Mhm. Und dann bin ich von Altertal wieder hochgekommen nach Haus Heineshöhe in Altdorf. Und da waren dann auch so 60 Leute in einem Zimmer, dreifach gestockte Betten. Ist das alles sehr, sehr, sehr lange her. Ja, und du bist aber da, ich habe das so im Kopf drin, ne? Ich frisst da dran. Mhm. Ja. Du warst nur in einem Heim für geistig Behinderte und warst nicht geistig. Ja, lass mich mal fragen. Hast du dich denn selbst, da du ja so reingewachsen bist, hast du geglaubt, dass du behindert bist? Nein. Von Anfang an nicht? Nein. Ich habe mich von diesen Behinderten, wie voll in Altdorf war, habe ich mich von diesen Geistesbehinderten mich total ferngehalten. Mhm. Ich war immer so ein Alleinläufer gewesen. Mhm. Wollte mit denen nichts zu tun haben. Wie kam das denn dann, dass du im hohen Alter von 35 dann gesagt hast, ich hau ab? Ja, das ist folgendes. Da war ich nachher in der Erwachsenenabteilung. Das Haus hieß Wartburg. Mhm. Und wir hatten ja immer Nachtwächter gehabt. Jede Station hat Nachtwächter gehabt, ne? Mhm. Dass es den Leuten auch gut geht, nicht dass einer jetzt plötzlich einen Anfall kriegt und da irgendwie ersticken tut. Mhm. Dafür war der Nachtwächter da. Ja. Dann kommt der Nachtwächter bei mir in Tagesraum. Wir hatten ja große Tagesräume gehabt und in dem Haus, wo ich gewesen bin, in Wartburg, da waren auch 80 Leute in einem Zimmer. Unglaublich. Ja. Und dann kam der Nachtwächter zu mir an, wieso Werner, warum gehst du nicht im Bett? Ich sag, du, sag ich, jetzt komm mal her, am Fenster. Guck dir mal die Bilder an, guck doch mal die Häuser draußen an, da leuchten überall die Lichter. Mhm. Ich sag, und das sind alles normale Menschen, die haben Familie, Kinder und haben ihre Arbeit, die fahren jedes Jahr in Urlaub oder sonstiges. Mhm. Ich sag, und ich als normaler Mensch hänge hier in so einer Anstalt, wo nur Geistigbehinderte sind, wie kann das angehen? Bist du denn dann einfach abgehauen? Ja, ich bin abgehauen, ja. Ja, aber wenn du so, du warst ja überhaupt nicht vertraut mit der normalen Welt draußen. Nein. Wie hast du denn dann Fuß fassen können? Ich bin abgehauen. Ich durfte erst, wie ich abgehauen bin. Die haben dich auch gesucht wahrscheinlich, ne? Ganz kurz nochmal. Die Altdorfer Anstalten, will ich nur mal nebenbei gesagt haben, die war früher geteilt gewesen. Mit einer hohen Mauer. Mhm. Da war einmal Männlein. Und einmal Weiblein. Wir durften nicht nach die Frauen rüber und die Frauen durften nicht nach uns rüber. Da war eine 4-5 Meter hohe Mauer. Verstehe. Bist du denn dann über die, wie bist du denn rausgekommen dann? Ja, ich bin rausgekommen. Ich hatte ja dann nachher in der Malerei gearbeitet. Wir hatten ja so Betriebswerkstätten, dass man dann nicht den ganzen Tag da in den Gelände da rumgammeln tut. Ne? Dann war das war genau auf einem Mittwoch. Um 10 Uhr hatte ich Pause gehabt. Frühstückspause gehabt, ne, in der Malerei. Mhm. Und da habe ich einen Freund kennengelernt. Mhm. Der hat ein eigenes Haus gehabt. Das ist Herr Werner. Wenn du jetzt willst, kann ich dich sofort mit nach Hause. Ne? Ja, so war es. Und der hat dich mitgenommen. Pack deine Sachen schnell. Und dann. Und so war es dann. In Auge rein, alles, und dann war ich dann plötzlich weg gewesen. Und dann wurde ich natürlich gesucht. Mhm. Ne? Wurde ja mal durch ein Radio durchgegeben, auch teilweise durch ein Fernsehen gegeben. Ne? Das, wie lange hat das denn gedauert, bis sie dich dann in Ruhe gelassen haben? Halbes Jahr. Halbes Jahr. Und halbes wie hast du dann wieder Fuß gefasst in, oder wie hast du Fuß fassen können, ja, im neuen Leben? Ich habe dann nachher Fuß gefasst. Ich habe erstmal, wo ich dann im Haus war, habe ich dann meinen normalen Hauptschulabschluss gemacht. Aber da musste auch jemand sich um dich gekümmert haben. In Altdorf konnte ich das nicht machen. In Altdorf wurde nur ein Sonderschulabschluss gemacht. Mhm. Und das ist in sämtlichen Firmen nicht akzeptiert worden. Mhm. Aber als du draußen warst, muss sich ja jemand um dich gekümmert haben. Da hat sich einer gekümmert. Da war ich ja bei denen gewesen, im Haus drinnen. Ne? Ah, verstehe. Denen hast du das zu verdanken, dass du wieder so in die Gesellschaft reinkamst. Ja. Und dann nachher, wie das dann fertig war, da muss ich aber auch erstmal den Vormund loswerden. Mhm. Wir in Altdorf, wir haben ja alle einen Vormund gehabt. Mhm. Das ist ja eine unglaubliche Geschichte, Werner, die du mir da erzählst. Ja, und vor allen Dingen, ich habe in Altdorf voll wie ein Geselle gearbeitet und habe monatlich nur 50 Pfennig gekriegt als Taschengeld. Mhm. Du hast gerade ja schon schlimme Sachen erzählt, die da mit euch gemacht worden sind. Ja. Was ist noch dir sehr schlimm in Erinnerung von damals? Ja, erstmal die Schlägerei. Man hat euch geschlagen oder kann man sagen misshandelt. Und dann habe ich auch Packung gekriegt. Was heißt das? Packung heißt, ich wurde im Bettlaken eingepackt, aber richtig massiv von den Füßen, muss ich die Füße zusammentun? Mhm. Mich ganz schlamm hinstellen, die Hände zusammen am Körper, ne? Mhm. Und da wurde ich von unten nach oben eingewickelt im Bettlaken, in vielen Bettlaken. Das war eine Schicht drauf gewesen, unglaublich. Da war nur vorne, wo der Pillemann rausguckte, und hinten, dass man die Pfanne dann unterkriegt. Das war frei gewesen. Und dann hat man dich da liegen lassen, so? Ja, das geht jetzt los. Und dann haben die mich mit 4 Mann hochgenommen. Und da haben die mich in einer ganz großen Badewanne reingelegt, in Kaltwasser. Das ist unfassbar. Und so lange, bis das Wasser eingezogen ist, bis zur Haut. Und dann haben die mich wieder rausgeholt. Und dann haben die mich auf so ein Blechbett, so aus Stahlrohr, raufgepackt und im Badezimmer gelassen, weil das ja tropfte und sowas. Ne? Mhm. Und da lag ich dann 5 bis 6 Tage da. Hast du nichts zu essen und nichts zu trinken bekommen? Doch, das habe ich gekriegt. Und auch, aber kein richtiges Essen. Ich habe nur so Art wie Brei gekriegt, ne? Weil ich ja nur gelegen habe. Das ist ja nicht so gut, wenn dann so feste Mahlzeiten im Magen drin ist. Also der Kopf wurde nicht eingewickelt? Nein, da wurde nicht eingewickelt, aber die Stirn wurde festgebunden, ne? Dass ich den Kopf nicht bewegen kann. Das ist ja Folter, ist das, was die mit euch gemacht haben. Und das in Deutschland, im Nachkriegsdeutschland. Das war in meiner Zeit gewesen, naja. Und dann, bin ich dann wieder nach 5, 6 Tagen bin ich abgewickelt worden. Mhm. Und dann stand ich dann natürlich, da konnte ich nicht richtig laufen, konnte mich nicht hinsetzen. Wurde ich abgewickelt und dann habe ich meinen Körper angeguckt. Der war blutig gewesen, blaue Striemen drinne, da gucken teilweise sogar die Adern raus. Mhm. Ne? Durch dieses Einwickeln. Ne? Und wenn so Bettlagen und Bettzeug trocken wird, das zieht ja zusammen. Mhm. Ja, und da war ich dann da drin. Und das ist nicht nur einmal gemacht worden. Das ist bei mir zwischen 15 und 18 oder sogar 20 Mal gemacht worden. Das war dann eine Strafe für irgendein kleines Vergehen. Weil ich mal so einen Pfleger, der mich so angemacht hatte, den habe ich dann mal so eine reingehauen. Mhm. Da wurde ich dann gleich in der geschlossenen Abteilung gemacht und dann kriegte ich gleich Packungen. Ne? Gab es in dieser Anstalt, von der du jetzt so viel Furchtbares erzählst, gab es da auch sexuelle Übergriffe auf euch Kinder? Ja. Hast du das auch erlebt? Ich habe viele Angestellte gehabt, Pflegern gehabt, die voll schwul angehaucht waren. Ne? Mhm. Das hatten wir auch gehabt, sehr viel. Hast du das auch an deinem eigenen Leib erfahren? Ja, bei mir wollen die auch ran. Leider. Und das haben die aber nicht geschafft dann, ne? Weil ich viel, ich weiß nicht, das... Hast du dich gewehrt? Ne, und sowas, ne? Jetzt, lieber Werner, wie... Und vor allen Dingen das Mittagessen. das Mittagessen, das war für mich die reine Folter gewesen. Was war denn mit dem Mittagessen? Mittagessen haben wir, einen Topf haben wir montags und dann haben wir es gekriegt. Mhm. Dann war mittwochs Kartoffeln und ein bisschen Gemüse und sowas, aber alles genau eingeteilt, ne? Mhm. Und montags haben wir dann Kohlsuppe gekriegt. Mhm. Kohlsuppe. Die mussten wir essen. Und wissen Sie, was da drinne waren? Ja. Da waren die diese Kohlmaden drinne mit diesen rötlich-braunen Köpfen noch drinne. Mhm. Und die haben wir gegessen. Und dann mochte ich nicht, und dann wurde ich mit Gewalt gefüttert, wurde ich festgehalten, ja. Und dann wurde ich gefüttert. Und dann musste ich das auch schlucken. Und dann nachher, ein paar Minuten später, habe ich das wieder rausgebrochen, in den Teller rein. Und dieses, was ich rausgebrochen habe, wurde mich wieder reingefüttert. So war das gewesen. Werner, ich bin sprachlos. Und dann noch was. Jeder hat eine Kleidernummer gehabt. Mhm. Und ich habe die 967 gehabt. Mhm. Eine Kleidernummer. Mhm. Und diese Kleidernummer ist bei mir im Rücken eingebrannt worden. Das ist unfassbar, was du erzählst. Und dann habe ich das nachher, wie ich dann aus Altdorf war, habe ich diese Kleidernummer mit einem hohen Kostenaufwand entfernen lassen, also mit Lasertechnik und sowas, ne, habe ich das entfernen lassen. Und ich habe heute mit dem Rücken heute noch ganz schwere Probleme, wenn das jetzt, sagen wir mal, kalt ist, mhm, oder zu warm wird, dann zieht die Haut und das Werner, dann auch weh. Das ist ja lass mich mal fragen, das ist ja ungeheuerlich, was du da erzählst. Ja, leider ist es so. Gibt es auch noch andere Menschen, die sich später so geäußert haben wie du? Ja. Gab es auch irgendwelche Wiedergutmachungszahlungen, Gerichtsverhandlungen oder dergleichen? Nein, ich habe bis jetzt heute nichts gekriegt. Und wenn ich jetzt mit einem darüber sprechen will, was in Altdorf passiert ist mit uns, das tun dann die meisten immer dann abblocken. Wie viele Menschen haben sich denn überhaupt geäußert? Weißt du das, so wie du? Ja, schon etwa weiß ich, dass das waren so 250 Leute. Na, das ist ja immerhin viel. Da hätte man ja was erreichen können. Wann? Ja, aber viele sind ja auch verstorben. Das kann ich mir vorstellen, wenn man so gequält wird. Du hast ja eine ungeheure Lebensenergie, dass du das so geschafft hast, da rauszukommen. Was noch ist, ja? Ich bin auch in Altdorf sterilisiert worden. Hm. Wenn ich jetzt eine Frau habe und ich möchte gerne ein Kind haben, ist nicht möglich. Hast du denn von deiner Seite aus eine Anzeige oder ein Gerichtsverfahren angestrebt? Ja, habe ich versucht, aber ich bin immer so ein bisschen gegen der Wand gelaufen. Ne? Hm. Wahrscheinlich, aber es ist so, auch keinen Schadenersatz gekriegt oder sonstiges und sowas, ne? Es ist so ungeheuerlich, dass mich wirklich wundert, dass da nicht nur mehr Leute getrommelt haben, dass die Medien darauf eingestiegen sind und so weiter. Lieber Werner, jetzt ist gleich die Sendung vorbei. Gestatte mir aber bitte noch eine kurze Frage. Was machst du heute und wie geht es dir? Ich bin jetzt Rentner geworden. Ja. Ich bin 66. Mir geht so weit allgemein gut. Lebst du alleine? Ja, meine Frau ist dieses Jahr gestorben. Mhm. Sie war schwer krank gewesen. Ja. Na, und ich lebe jetzt alleine. Und ich habe auch wie ich aus Altdorf rausgekommen bin und meinen Schulabschluss gemacht hatte, habe ich auch zwei Gesellenbriefe gemacht. Einmal Bootsbauer und einmal Maler. Ne? Werner, ich muss Schluss machen, aber ich muss hier nochmal ein ganz großes Kompliment machen für deinen Lebenswillen und deine Lebensenergie. Das finde ich ganz, ganz, ganz toll. Das ist unbegreiflich. Aber ich bin aber da dran. Ich bitte dich aber erst mal aufzulegen und wir melden uns gleich nochmal bei dir. Da reden wir noch ein bisschen weiter. Nur wie gesagt, glaub mir, Mann, ich knabber da dran. Das glaube ich, deswegen melden wir uns gleich nochmal. Bis gleich, tschüss. Tschüss. In der Technik heute Nacht Volker Thake. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 live, 1 Uhr wieder Fernsehen, auch wieder morgen mit einer freien Themennacht. Und ich muss das jetzt erstmal verdauen, was ich gerade gehört habe. Gute Nacht. Tschüss.